Hallo Julia, herzlich willkommen auf meinem Sofa. Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Nachdem wir jetzt das 2 Wochen vor uns hergeschoben haben, wurde es ja ein wenig Zeit, bevor du wieder abreist, dass wir doch noch eine Sofaaufnahme machen. Ja, also wir machen das ja sonst auch auf die Distanz, aber so ist auch mal ganz nett. Auf jeden Fall. Achso, wir könnten noch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen und so. Hallo ihr da draußen zur 10. Folge der Wollgespräche, diesmal wieder auf dem Sofa. Aus dem sehr, sehr grauen Hamburg. Es ist, auch wenn ich das ja immer nicht so sagen mag, aber es ist typisch Hamburger Wetter. Ja, das stimmt heute in der Tat. Also es ist nicht wirklich schön. Aber das macht nichts. Wir sitzen drinnen und warm und trocken und so und insofern, ja, fällt das nicht weiter auf. Nee, ich kämpfe gerade hier, ich habe eine Mütze angeschlagen und stricke die auch nebenbei und bin noch ziemlich weit am Anfang mit schwarzer Wolle. Super, vielleicht sollte ich dir noch mehr Licht beschaffen, aber das sagt Bescheid, wenn du mehr Licht brauchst. Nee, das geht schon, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich gerade den Anfang doch noch verdreht hatte. Ich bin da ja so ein Spezi. Genau, falls ihr euch wundert, meine Stimme klingt noch ein bisschen merkwürdig, aber ich habe gerade irgendwie gefühlt knapp 2 Wochen fetteste Erkältung hinter mir. So fies hat es mich lange nicht erwischt und deswegen klinge ich noch ein bisschen merkwürdig und es kann durchaus passieren, dass wir zwischendurch die Aufnahme mal kurz unterbrechen müssen, um irgendwelche Husten, Schnupfen oder sonst was Geräusche von euren Ohren wegzuhalten. Mal sehen. Drückt die Daumen, dass wir hier ohne größere Pausen durchkommen. Und es ist Silvester, das heißt, es kann auch draußen immer mal knallen. Stimmt, das hatten wir gerade schon so mit einem halben Ohr. Keine Ahnung, ob das bis auf die Aufnahme durchgekommen ist. Das hat man davon, wenn man mitten in der Stadt wohnt. Dann hat man eben auch komische Nachbarn. Ich kann dir sagen, das hört man auch auf dem Lande. Na gut, wahrscheinlich, ja. Überall, wo Leute wohnen, die komische Dinge tun. Ja. Na gut. Willst du mal anfangen? So richtig loslegen jetzt? Ja. In echt? Ja. Nein. Doch. Also. Ja, dann fange ich mal an mit den Sachen, die ich fertig habe. Super, ja. Eins davon sehe ich schon. Ja. Ja, was man gerade frisch neu gestrickt hat, ist ja immer das Schönste, ne? Ich muss das immer sofort anziehen. Nein, ich habe gar nicht so viel fertig gekriegt, wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Anfang Dezember? Ja, ist auch schon 4 Wochen her, ne? Mhm. Ja, ich dachte anfangs, ich habe gar nicht so viel fertig bekommen, aber als ich dann die Liste gemacht habe, meine Shownotes hier bei Katrin, weil ich habe in Hamburg, da wo ich wohne, relativ wenig Internet, also es ist so der weiße Fleck auf der Internetlandkarte, auch wenn viele Menschen denken, die gibt es nicht mehr, wenn ihr einen sucht, ich weiß, wo er ist. Deswegen habe ich hier meine Shownotes schnell gemacht, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme. Also, was habe ich fertig? Das habe ich im Moment auch an, das ist das, was Katrin sieht. Das Kleid, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das habe ich im November irgendwann angeschlagen. Das kann sein, ja. Aus einem Faden Wolle, Pergalanka. Hast du da eigentlich überhaupt drüber gesprochen? Ich habe gerade das Gefühl, es ist in meinem Kopf ein weißer Fleck, was dieses Kleid angeht. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, aber du wirst es irgendwie erwähnt haben. Ich erinnere mich, dass ich Pergalanka erwähnt habe und mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich der Name der Wolle ist, aber es ist so. Vielleicht ist es einfach zu viel gewesen in meinem Kopf in den letzten Wochen. Das will ich nicht ausschließen. Das kann sein. Das könnte auch erklären, warum es mich so umgehauen hat. Ja. Also es ist aus einem Faden 100%iger Wolle, Pirkalanka, das ist glaube ich eine finnische Wolle, und einem Faden Isaga Seide Mohair. Und es hat so Fledermausärmel, also es ist eigentlich eher so ein Sack. Ein Sackmedaille. Ja genau, ein Sackmedaille. Sag mir Taille. Die Taille erreicht man dadurch, dass man einen Streifen direkt unter der Brust mit dünneren Nadeln stickt. Also mit deutlich dünneren Nadeln. Und ansonsten ist es einfach geradeaus und man nimmt halt oberhalb der Taille dann ganz viele Maschen zu an den Ärmeln und so ergeben sich die Fledermausärmel. Aber ansonsten ist es ziemlich banal. Ja, und das ist jetzt nicht so dünne Wolle und nicht so kleine Nadeln, oder? Was waren das? Geht eigentlich. Also die Wolle, jetzt bin ich natürlich überfordert, aber ich will sagen, die Wolle hat auf 100 Gramm knapp 300 Meter bestimmt. Mhm. Und die Isaga, die Seide Mohair, das ist natürlich auch ein ganz feiner Faden. Ja, das stimmt. Aber das wird, also was heißt das wird? Ich habe es mit 5er Nadeln verstrickt. Ja, was aber das Tempo auch deutlich... Ja. Nach oben schraubt im Vergleich zu deinen, wie heißt das Ding, deiner Stellite-Tunika? Ja, das hat länger gedauert. Das war definitiv dünner. Das stimmt, wobei das habe ich auch mit 4er Nadeln gestrickt, glaube ich. Echt? Das sieht dünner aus. Oder in meiner Erinnerung ist es dünner vielmehr. So genau vor Augen habe ich es nicht. Nee, das ist halt die Kohlenwolle, ne? Ja. Naja, wie auch immer. Aber ja, es ging schon relativ schnell, aber durch diesen Mohair-Anteil wird es natürlich ganz flauschig und warm. Ja. Also mir ist jetzt so überhaupt nicht kalt. Es fusselt wie Hölle. Also es ist so zart blau und ich trage eine schwarze Strumpfhose und naja, davon könnte ich wahrscheinlich ein neues Kleid stricken. Ja, vielleicht. Ja, so viel dazu. Ah, die Anleitung ist von Pickles. Das ist eine norwegische Firma, die auch Wolle herstellen und die ihr Geschäftsmodell ein bisschen umgestellt haben, was mich auch ein bisschen geärgert hat. Die haben normalerweise ihre Anleitungen, also es sind Kaufanleitungen und eine Größe war immer umsonst. Und ich hatte gerade die Maschenprobe fertig und mir Gedanken gemacht, wie ich das jetzt stricke und mir eine Schnittzeichnung dazu gemacht. Wollte nochmal nach dem Muster gucken und dann war es nicht mehr verfügbar. Hm. Aber es gibt ja archive.org, also da, wo wir auch unseren Podcast immer hochladen und da gibt es, also es ist, ja, es ist wirklich ein Archiv des Internets. Die haben die sogenannte Wayback Machine. Da kann man einfach eine Internetadresse eingeben und dann kriegt man eine Übersicht, wie häufig diese Internetadresse abgerufen wurde und kann dann halt verschiedene Versionen aus deren Archiv ziehen. Und das war in diesem Fall sehr, sehr hilfreich. Ja, das glaube ich. Ja, aber ansonsten ist es total nervig, oder? Ja, super, aber ich hätte es wahrscheinlich irgendwie so auf Safety-Modus erstmal runtergeladen und abgespeichert, spätestens bevor ich mit der Maschenprobe angefangen hätte. Naja, ich dachte ja, es ist immer im Internet und ja, naja, so viel dazu. Stimmt, und du hattest nicht vor, es hier in Hamburg zu stricken, wo du kein Internet hast. Nee, und naja gut, bis dahin wäre ich eh so weit gewesen, ne? Ja. Es ist ja auch eigentlich nur ein Schlauch mit Fledermausärmeln. Ja, dann habe ich den Fishhead aus der Nitti endlich fertig, aus dem handgesponnenen Garn. Ich habe Katrin gerade schon ein Foto gezeigt. Es gibt noch keine offiziellen Fotos, die sind alle noch sehr, naja, nicht so gesellschaftstauglich. Aber es sieht cool aus auf dem Foto, also die Mütze, das Drumherum habe ich ignoriert. Ja, genau, darum geht es ja. Nein, aber die ist in so einem Farbverlauf von Blau nach Grün und dann Gelb, Orange und die Lippen vorne. Also es ist ein Fisch, der sozusagen in den Kopf beißt, für alle, die jetzt die Anleitung nicht vor Augen haben. für die Lippen habe ich, weil mir die Wolle dann ausging, ich habe wirklich bis auf so 5 cm hier und da nach dem Fädenvernähen nichts mehr übrig gehabt von dem Handgesponnenen. Hm. Und ich habe dann aber noch so Mystery-Sockenwolle im Stash gefunden in Knallrot. Ja, das passt doch super. Für die Lippen, genau. Augen drauf gefilzt, also nee, aus Fasern einfach. Ich wollte dann auch keinen Filz kaufen, um dann 2 Kreise auszuschneiden. Das war mir auch zu blöd. Also habe ich einfach aus, ich glaube, Polworth oder irgendeiner, oder Falklandwolle, das hellste, was ich im Stash hatte, kleine Kreise gefilzt und die als Augen aufgenäht. Ist auch schon verschenkt an meinen Freund. Der ist auch total glücklich damit. Und ja, sie sieht sehr witzig aus. Ja, das kann ich bestätigen. Dann habe ich ein weiteres Geschenk gestrickt. Davon habe ich, glaube ich, letztes Mal noch nicht erzählt oder nur erzählt, dass ich mal anfangen müsste. Wir haben ein Wichteln gemacht in der Abteilung. Das hast du mir, glaube ich, vor oder nach dem Aufnehmen erzählt. Das kann auch sein. Und ich habe einen Kollegen gezogen, der Bayern-Fan ist. Und wie das so ist, wenn man nur so eine kleine Budgetgrenze hat und nicht irgendeinen Schnickschnack kaufen will, habe ich also mir gedacht, na, dann stricke ich ihm halt Weihnachtskugeln, ne? Ich hatte noch Jamieson and Smith in Weiß und Rot da von der Mütze. Das passt ja perfekt für Bayern. Und habe dann noch Jamieson of Shetland, also das ist die zweite Shetland-Wollfirma sozusagen, so ein kräftiges Blau gekauft und habe dann 2 Kugeln gemacht. Eine mit FC Bayern-Schriftzug. Ich habe die Fotos schon gesehen auf Ravelry, deswegen kann ich vor mich hinlachen. Ja, die Fotos sind jetzt auch nicht besonders toll, aber das hängt auch nicht um die Qualität der Fotos, aber um das, was drauf ist. Ja. Das fand ich einfach sehr witzig. Und die zweite ist in so blau-weiß Bayern-Flaggenmäßig. Also das sind ja keine richtigen Rechtecke, sondern eher so Rauten, ne? Mhm. Und ja, das ist halt die zweite Weihnachtskugel. Und er gleich, na, das sieht aber eher aus wie 1860. Ja, pingelig auch noch. Ja, da wusste er noch nicht, dass sie handgestrickt sind, weil das ist ihm erst später gedämmert. Mhm. Und dann wusste er sie hoffentlich besser zu schätzen. Ja, nein, er hat sich wirklich sehr gefreut. Und auch die Kollegen waren total interessiert. Wahrscheinlich kriegst du jetzt Aufträge. Naja, meine Kollegin fragt schon seit Monaten, ob ich ihr dann auch mal eine Mütze stricken würde. Und jetzt, wo der Kollege Weihnachtskugeln bekommen hat, da kann das ja nicht so schwer sein. Ja, aber sie war nicht dein Wichtelkind. Richtig. Also, ne? Das ist ja. Da war sie auch ein bisschen traurig. Wahrscheinlich streiten die sich nächstes Jahr, wer von dir bewichtelt werden darf. Vielleicht. Und ich habe den Jule-Cooler-Designer benutzt, weil das ist ja so eine also Kugel, 3D-Form. Es ist schon schwierig, sich auch vorzustellen, wie bestimmte Mustersätze sich dann verhalten auf dieser 3D-Form. Und das ist echt gut. Also es ist frei, der Designer. Es gibt, also wenn man die ganz normalen Jule-Cooler bei Ravelry sucht, da gibt es auch die Grundanleitung aus dem Buch umsonst. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Und dann gibt es halt diesen Designer, wo man wirklich mit verschiedenen Farben klicken kann, also auf so einem Grid, also so auf Kästchenmuster und eine 3D-Ansicht, die dann generiert wird. Ja, und dann kann man sich sozusagen sein Zeug zusammenbasteln, was man haben will. Ja, das ist echt gut. Sehr praktisch. Und dann habe ich noch was gesponnen. Ja, Susi ist fertig. Voll fleißig. Ja, das habe ich einen Abend gemacht, als plötzlich noch Besuch da war bei meinem Freund. Und ich saß dann einfach ganz entspannt am Spinnrad. Ich hatte, Susi ist der Rest von dem Moisson-Mix, aus dem ich auch Sitzfältchen gemacht habe. Und ich hatte den Rest ja dann gewaschen und schon mal vorsortiert und kadiert. Davon hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt. Ja, ich erinnere mich dunkel an Susi. Ja. Und dann habe ich Susi einfach mitgenommen, war ja nicht viel, war auch nicht besonders voluminös und habe einen Strang, ich meine, ist jetzt nicht groß, ne? Es sind gut 40 Meter, knapp 100, ne, gut 40 Gramm, knapp 100 Meter, dreifädig, richtig schön luftig, fluffig. Ich meine, es ist ein Moisson-Mix, also es ist jetzt keine Merino-Feinheit, da müssen wir nicht drüber reden, aber dafür ist es doch sehr angenehm und schön, die Farbe auch. Und aus diesen langen, ja, etwas gröberen Spitzen, weil das ist ja ein Double-Coated Moisson, also es hat zwei unterschiedliche Faserarten auf dem Rücken sozusagen, habe ich dann noch ein zweifädiges Garn gemacht. Das ist relativ grob, also man könnte fast sagen borstig. Ja. Also relativ grob und borstig ist aber nochmal ein Unterschied. Es ist borstig. Okay. Es ist borstig. Fast wie garstig. Ja, fehlt nicht viel. Entschuldigung. Nein, es war ein Versuch, weil es ja angeblich gut zum Weben sein soll, also für die Kettfäden. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Es ist auch nicht viel, es sind irgendwie 40 Meter. Es war halt wirklich nur ein Test. Einfach mal, um das auszuprobieren und um auch wirklich alles von dem Vlies zu benutzen. Ja. Ja. Spannend. Ja, das war es soweit von meinen fertigen Projekten. Katrin, was hast du dann fertig? Ja, also seit wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich nur eine Babymütze fertig gestrickt. Ist es aber nicht die, über die wir schon seit Monaten reden? Doch, das ist die, über die wir schon im Oktober gesprochen haben. Die ist jetzt tatsächlich fertig. Moment, mein Maschenmarkierer ist runtergefallen. Dunkler Maschenmarkierer auf dunkler Kleidung ist nicht hilfreich wiederzufinden. Jetzt habe ich ihn. Ich fussel meine Mütze voll. Das ist... Du lenkst ab. Nein, also es ist tatsächlich die Mütze, die ich im Oktober angefangen habe und ist ja eine Freundin von uns, die in Portugal lebt und ich wusste, dass ihre Eltern vor Weihnachten, also über Weihnachten hingeflogen sind und da ich die Eltern auch kenne, habe ich dann angefragt, wann sie denn losfliegen und habe dann halt zugesehen, dass die Mütze so rechtzeitig fertig ist, dass ich die denen mit an den Flughafen geben konnte, da die hier ab Hamburg geflogen sind und ja, das war also der Plan, Mütze muss rechtzeitig fertig werden. Das hat dann auch geklappt diesmal in einer vernünftigeren Größe. Ich habe auch vorher mal nach dem Kopfumfang vom Kind gefragt. Insofern, das passt jetzt. Und ich habe nur vergessen, sie zu fotografieren. Habe aber schon sozusagen ein Foto angefragt, ob ich eins bekommen kann. Bis jetzt habe ich nur eins bekommen, wo man mehr vom Gesicht vom Kind als von der Mütze sieht. Das wollte ich jetzt so nicht auf Ravelry stellen. Und insofern, sie haben aber versprochen, dass sie mir noch eins machen, wo man mehr Mütze als Kind sieht. Das stelle ich dann nachträglich noch in die Ravelry-Projekte ein. Genau, aber ich habe noch zwei Projekte nachzureichen, über die ich ja vor Weihnachten nicht reden konnte, weil das Wichtelpaketsprojekte waren. Das eine war für die Podcasting auf Deutsch-Gruppe, da haben wir ja so einen Winterswap gemacht. Da habe ich einen Kaul gestrickt für mein Wichtelkind und zwar aus gut abgelagerter Stashwolle von mir, Raymond oder Raymond, keine Ahnung, Amano Merino. Relativ dicke Wolle in so Petroltönen, ein bisschen durchgemischt, hellere und dunklere Petroltöne. Super gut zu stricken. Ich hatte 450 Gramm Knäuel, habe 2 davon verstrickt. Achso, und das Muster war Simple Ripped Cowl, wie der Name schon sagt. Ich glaube, was ist das wohl? 3 rechts, 1 links oder andersrum, je nachdem. Und mit der Idee, dass man es so lang strickt, dass man es aber umklappt und quasi doppelt trägt, damit man sowohl die Innen- als auch die Außenseite sieht, weil das ja dann doch ein witziger Effekt ist. Und habe da eben 2 von diesen 4 Knäueln verstrickt. Mich bei der Gelegenheit geärgert, dass ich das noch nicht schon längst verstrickt habe, weil es fühlt sich total toll an. Und habe jetzt überlegt, was ich da wohl aus den restlichen 2 Knäueln für mich noch draus mache. Ein Kaul? Vielleicht ein Kaul, vielleicht eine Mütze, mal gucken. Aber irgendwie, jetzt gerade habe ich erstmal jede Menge andere Dinge angefangen. Wo hast du denn die Wolle her? Die habe ich vor Jahren in Backnang mal gekauft. Also nicht auf dem Wollfest in Backnang, sondern wirklich in dem Geschäft. Backnanger Wollstube oder so heißt es, glaube ich. Mein Mann kommt ja aus der Nähe von Stuttgart und da haben wir irgendwann mal, waren wir nicht über die Feiertage dort, sondern vor Weihnachten und hatten dementsprechend Zeit, weil wir Urlaub hatten und alle Geschäfte geöffnet hatten und dann sind wir irgendwann mal mit der S-Bahn nach Backnang gefahren. Ich sagte, ich muss mir diesen Laden mal angucken und das habe ich damals da gekauft. Also sie ist auch tatsächlich schon ein bisschen länger und abgelagerter. Aber sie ist sehr schön und ich konnte mich halt bis jetzt nie aufraffen, irgendwas daraus zu machen. Aber jetzt weiß ich, dass sie total weich und kuschelig ist und sich toll verstrickt. Sie färbt ein bisschen, also ich hatte hinterher ziemlich krass bunte Finger. Also nicht krass bunt, sondern krass petrolfarbene Finger. Habe sie dann auch nochmal fleißig hier ausgewaschen, bevor ich sie ins Paket gepackt habe. Und ich glaube, jetzt müsste es gehen. Hoffe ich zumindest. Genau, und das zweite Projekt, worüber ich noch nicht reden konnte, war eine Mütze, die ich für das Weihnachtswichteln in der Tauschrauschgruppe gestrickt habe. Das ist das Star-Crossed Slouchy Barrett von Nathalie Larsen. Und gestrickt habe ich das aus so einer grauen Malabrigo Worsted, also Standard Malabrigo Wolle, ja, einfach zu stricken, fühlte sich kuschelig an und ich habe noch so einen Knopf drauf gemacht, der aus so Kokosmaterial ist, das ist ja so ein, auf der einen Seite sind die dann braun und auf der anderen Seite ist irgendwie so ein bisschen was Glänzendes drauf, die hatte ich bei Miles, hatte ich den gekauft und der hat dann halt so einen orangefarbenen Farbklecks noch sozusagen in Form eines Knopfes bekommen, die mit so am Rand. Genau, und beide Wichtelkinder haben sich scheinbar gefreut über ihre Projekte. Ich hoffe, dass das auch nicht nur scheinbar war. Aber es klang zumindest jetzt irgendwie nicht so betont. Ich versuche jetzt mal höflich zu sein. Und ja, von beiden gibt es Fotos in meinen Projekten. Von der Mütze auch auf meinem Kopf. Mir steht diese Mützenform nicht so. Das sieht man auf den Fotos auch ganz gut. Weil es einfach, also nicht von der Kopfform her, sondern einfach, weil es mit meinen Haaren total schwierig ist, so eine Mütze aufzusetzen. Sieht einfach merkwürdig aus. Aber der orange Knopf passt ganz gut zu meiner Brille. Das immerhin etwas, genau. Also nicht die Vollkatastrophe. Aber ich bin sicher, auf anderen Köpfen sieht es besser aus als auf meinem. Genau, aber so viel zu meinen fertigen Projekten. Und ansonsten hatte ich ja nur ein Work in Progress noch, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und ja, dazu aber gleich mehr. Okay. Ja, dann kann ich ja einfach mal kurz darüber reden, was bei mir im Moment in Progress ist. Mhm. Das ist nämlich gar nicht viel, habe ich festgestellt. Also ich habe natürlich noch so ein paar Projekte, aber die sind wohl eher im Winterschlafmodus. Also ich habe sie auch mit nach Hamburg genommen zum Teil. Was habe ich denn mitgenommen? Den Conny, den Lace-Pulli, aber das ist einfach mit den Lichtverhältnissen, schwarze Wolle, das ist nicht drin. Keine Chance. Kein Weihnachtsprojekt für den Winter im Norden. Nee, und ich habe ja auch noch nicht viel an dem Lace-Muster gestrickt, ich müsste mich einfach nochmal richtig reinfuchsen und nee, im Moment nicht. Die Häkelgiraffe habe ich auch mitgenommen, da habe ich ja immerhin schon 2 Elemente. Da dachte ich, das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Aber bin ich noch nicht zugekommen. Und dann habe ich die Fäustlinge mit dem Einstrickmuster aus Possumwolle mitgenommen. Weil das wäre ja bei dem hiesigen Wetter doch eine gute Ergänzung. Ja, in der Tat. Aber auch da habe ich mich irgendwie nicht zu aufraffen können. Und da ich ja dann eine Deadline habe, na, was heißt eine Deadline? Aber ich habe im Moment eine Mütze angeschlagen. Das ist nämlich das Projekt, das ich gerade stricke. Da kommt so ein Herringbone-Muster drauf in Schwarz und Rot. Und da ich die Mütze verschenken möchte und es ja, also in Toulouse verschenken möchte und da es ja in Toulouse auch nicht ewig kalt ist, dachte ich, mache ich die jetzt erstmal fertig. Das ist auch. Das ist eine gute Idee. Ja, und Herringbone ist halt auch ein ganz einfaches Muster, ne? Das Einstrickmuster in den Handschuhen, das ist so ein Stern, also wo man dann auch immer noch auszählen muss. Ja, nebenbei reden ist da schlecht. Ja, nee, das ist blöd. Aber Herringbone, das geht halt. Ja, das würde ich wohl auch vermuten. Ich sehe übrigens gerade, dass ich noch ein WIP vergessen habe. Meine Nähprojekte, die habe ich, ein fertiges Projekt. Ich habe meine Nähprojekte unter den WIPs einsortiert. Das ist natürlich super in meinen Notizen, aber erzähle ich da gleich was zu. Völlig verwirrt. Ich sehe schon, der Schnupfen hat mich noch nicht ganz losgelassen. Ja, ich denke auch, wir schieben es auf die Krankheit. Völlige Verwirrung. Ja, weil deswegen ist das so richtig irgendwie das Einzige, was ich im Moment aktiv stricke. Und damit meine ich nicht nur, ich habe jetzt die Nadel in der Hand. Mal schauen, was danach passiert. Ich bin auch in so einem Modus gerade. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes stricken will. Also ja, natürlich gibt es ein, zwei Sachen, die ich gerne zu Ende machen möchte. Aber es ist so, jetzt habe ich dieses große Projekt fertig und so ein paar Kleinigkeiten und jetzt bin ich so ein bisschen ratlos. Das kenne ich, das hatte ich vor Weihnachten auch. Keine Ahnung, ob das strikt Depression ist oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe vor Weihnachten tatsächlich Stunden und Stunden damit zugebracht, mir zu überlegen, was ich als relatives Mindless-Projekt mitnehme, um es über die Feiertage zu stricken, wenn wir unsere Familien besuchen. Und heißt halt, es muss so mindless sein, dass ich nebenbei mich mit meinen Eltern und meiner Schwiegermutter und oder, also nicht gleichzeitig, aber mich entweder oder mit meinen Eltern oder meiner Schwiegermutter unterhalten kann. Und ich wollte aber nicht nur Socken oder so mitnehmen, das war mir zu mindless und zu langweilig. Und habe also wirklich Stunden damit zugebracht, mich mit Stash und meiner Queue zu beschäftigen und zu gucken und was will ich davon machen und ach nö, das reizt mich nicht, das könnte ich machen, da habe ich nicht genug Wolle für. Und mit der Wolle könnte ich was machen, ach Mist, aber das geht nicht mit der Anleitung. Also ich habe wirklich, ich glaube, in der Zeit hätte ich auch eine Mütze stricken können. So viel Zeit habe ich darum gedaddelt. Und dann war ich ja krank über Weihnachten und bin gar nicht erst losgefahren. Und hätte mir also diese ganze Frage mit, welches Mindless-Projekt nehme ich wohl mitsparen können, weil ich brauchte kein Mindless-Projekt, weil ich war ja gar nicht weg. Und hab dann aber dazu auch gleich mehr. Also du warst fertig, ne? Ich kann einfach weiter erzählen, ne? Ich hätte noch gesponnene Projekte, aber mach ruhig erstmal weiter. Wie gesagt, ich bin völlig verwirrt. Und dann habe ich halt, nachdem ich so die erste völlige Schnupfenbenommenheit hinter mich gebracht hatte, beschlossen, na jetzt sitze ich ja krank zu Hause. Weil ich war vor den Feiertagen schon beim Arzt und habe mich krank schreiben lassen wegen Halsschmerzen. Und dann kam nach den Halsschmerzen der Schnupfen und ein bisschen Husten. Und dann habe ich halt nach den Feiertagen mich gleich wieder krank schreiben lassen, weil es ging halt alles nicht. Und ich dachte mir, die Urlaubstage muss ich ja nicht auf dem Sofa verdaddeln und lass mich mal krank schreiben. Krank genug bin ich ja. Und dachte mir, wenn ich schon zu Hause rumsitze und mein Mann fröhlich, freundlich unterwegs ist und Freunde und Verwandte besucht und dort den Nikolaus spielt oder den Weihnachtsmann und ich währenddessen hier vor mich hin sitze, kann ich mir auch was zu stricken suchen, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Und habe dann tatsächlich auch wieder bestimmt einen halben Tag damit zugebracht, zu überlegen, was ich jetzt an anspruchsvollen Dingen stricken möchte und für was davon ich denn nun Wolle da habe und was würde ich denn gerne stricken. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit ein Projekt stricken, nämlich das Lindisfarne von Lucy Hake. Ich weiß nicht, wer Lucy Hake kennt, ist eine Designerin aus Edinburgh, die ganz viele Designs mit so keltischen Knoten macht, was ich total gerne stricke. Und ich habe auch schon zwei Sachen von ihr gestrickt. Und dieses Lindisfarne, ist, glaube ich, das neueste von ihr, fand ich insofern cool, weil das nicht nur keltische Knoten hat, sondern keltische Knoten auch in zweifarbig sozusagen mit zwei verschiedenen Knäuelwolle in verschiedenen Farben strickt. Und das fand ich total cool. Was mich aber an dieser Anleitung so ein bisschen abgeschreckt hat, ist die Tatsache, dass das Ergebnis ein ungefähr 1,50 Meter langer, 40 cm breiter Schaltuch, was auch immer wird, mit Fransen am Ende, was mich nicht so richtig, also man strickt es in Runden und aus dem Steak sozusagen werden dann die Fransen gemacht. Clevere Konstruktion eigentlich, aber ich wollte halt nicht so ein langes Tuch mit Fransen produzieren. Und habe gedacht, außerdem hatte ich nicht 2x2 Knäule Sockenwolle, weil ich hätte dann halt 2x200 Gramm Sockenwolle gebraucht, so ungefähr von den Mengen her. Und ich habe einfach nicht passend Wolle. Ich habe immer Einzelstränge, aber ich habe nie zwei zusammengehörende Stränge und schon gar nicht zweimal zwei zusammengehörende Stränge, die dann auch noch zusammenpassen. Also, aber ich will das doch unbedingt stricken. Und irgendwann kam mir dann der Geistesblitz und ich habe beschlossen, naja, also wenn es eh in Runden gestrickt wird, dann muss es doch auch gehen, es ohne Stieg einfach nur als kürzeren Kaul in Runden zu stricken. Und dann reichen ja vielleicht auch zwei Einzelknäule. Und dann hat es nicht mehr so lange gedauert. Dann habe ich noch mit unserer Freundin Nico drei Fotos hin und her geschickt, welche Farbkombi nun besser ist. Und weil ich irgendwie auch Entscheidungsengpässe hatte, die hatte ich wohl den ganzen Tag. Dann ging es langsam voran und dann habe ich tatsächlich auch angefangen und habe jetzt schon mich durch den ersten Mustersatz zu zwei Drittel durchbefördert. Das heißt, es sieht schon ganz gut aus. Ich habe es Julia gerade gezeigt, bin ganz stolz auf mich und meine zweifarbigen keltischen Knoten. Und ja, das ist ganz cool, weil ich stelle gerade fest, ich habe linke Maschen gestrickt, wo ich rechte hätte stricken sollen. Ich lasse dich gleich nochmal reden und korrigieren. naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt angefangen mit zum einen der Wolle, die wir beide zusammen gefärbt haben. Der Knitpicks Merino, als wir bei dir mal diesen Färbenachmittag gemacht haben vor Jahren. Echt, das ist... Ja. Hätte ich nicht wiedererkannt. Also ja, ich erinnere mich an das Braun, weil ich gerade die drei Stränge in Braun, also ich hatte so einen Farbverlauf, nee, Farbverlauf ist falsch gesagt, aber ich hatte drei Stränge nacheinander gefärbt, die dann so wie so ein Gradient sind letztendlich. Genau. Und ich hatte da auch zwei Stränge drin, eins, was ich überfärbt habe, weil die Ursprungsfarbe blöd war und eins, was noch nicht gefärbt war und das ist sozusagen da jetzt mit reingewandert und das andere ist ein Knäuel, das ist also so ein, war von Knitpicks Wolle, wo auch ein bisschen Merino drin ist und das andere ist Little Grey Sheep Stein Fine Wool, wie auch immer, die habe ich auf dem Wollfest hier in Hamburg gekauft, ist so ein Grünton, der auch so ganz leichte braune Einsprengsel hat, nicht super duper soft, aber schon recht weich weit und passt also von der Griffigkeit her ganz gut zu dieser Merino-Seiden-Kombination. Und das ist halt ein Grünton und so ein Rostbraun-Rotton. Also die beiden, finde ich, harmonieren ganz gut zusammen. Und ja, dann habe ich überlegt, das kann ich aber beim besten Willen nicht stricken, wenn ich hier mit Julia sitze und podcaste. Ich brauche noch irgendwas Einfacheres. Und ein Mindless-Projekt, hm? Ein mehr oder weniger Mindless-Projekt. Und auch da hatte ich ja schon länger dran rumgesucht und da war mir kurz vor Weihnachten irgendwo auf Ravelry etwas begegnet, was ganz cool aussah. Nicht zu langweilig, nennt sich, ich muss mal kurz nachlesen, Makariri. Shawl, Makariri ist ein neuseeländisches Wort für, ich glaube, Winter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich müsste das nochmal nachlesen, aber ich glaube, es hieß Winter. Und die Designerin heißt Françoise Danois oder Françoise Danois, weil ihr Spitzname ist Frenchie, keine Ahnung, und sie lebt in Japan. Also ich habe keine Ahnung, wo sie ursprünglich herkommt, ob sie vielleicht auch aus Neuseeland kommt, wie auch immer. Ich glaube, wenn ich es richtig nachverfolge, lebt sie aktuell in Japan. Ihr Spitzname ist Frenchie und naja, wie auch immer, ihr werdet den Link finden. Und das stricke ich jetzt auch mit zwei Knäuel sozusagen, die ich vom Wollfest mitgebracht habe. Das ist Skein Queen Selkino. Das ist ein Knäuel auch in so einem, naja, Rostton. Ich habe es gerade mit Rosttönen, glaube ich. Und fünf Mini-Skeins aus Skein Queen Squash. Also das sind so fünf Mini-Skeins, die zusammen einen Gradient ergeben. Die haben die auf dem Wollfest als so als Set oder als Kit verkauft. Die habe ich jetzt schon zusammen aufgewickelt, sodass ich nicht fünf kleine Knäuel, sondern ein großes Knäuel habe. Und aus den beiden stricke ich das jetzt. Und es ist so, dass immer, der größte Teil des Tuchs ist in Garter-Stitch. Das wird wie so eine Pfeilspitze von der Form her, würde ich sagen. Und es ist immer ein Teil einfarbig, dann kommt ein Teil, der ist aus beiden Farben abwechselnd gestreift und dann kommt aus der Farbe, die dann noch übrig ist, sozusagen die nicht die den einfarbigen Teil gemacht hat, da kommt dann noch ein kleines Lace-Muster. Und diese Abfolge wiederholt sich dreimal bis zum Schluss sozusagen. Und ja, das scheint mir mindless genug, obwohl ich es jetzt gerade geschafft habe, kraus rechts linke Maschen einzustricken. Ihr seht, vielleicht bin ich einfach gerade zu überfordert mit einem Mindless-Projekt. Ich weiß es nicht. auf jeden Fall so viel dazu. Ansonsten strickt es sich aber ganz fein und die beiden Wollen fühlen sich ganz gut an. Ich habe noch ein Strickprojekt angefangen vor Weihnachten. Das war dann tatsächlich das, was ich als Mitnahmeprojekt eigentlich geplant hatte. Das werde ich aber wieder ribbeln, weil ich da einfach finde, also das Ergebnis ist schon nicht schlecht von der Struktur her und es fühlt sich auch ganz gut an, aber leider sind die beiden Wollreste, die ich dazu genutzt habe, farblich nicht unterschiedlich genug, sodass man eigentlich gar nicht sieht, dass es eigentlich das, was eigentlich der Gag daran ist, dass ich zwei verschiedene Farben benutze. Es ist ein bisschen blödsinnig, insofern es ist, nennt sich Combine Harvester. Ich fand das ein ganz witziges Muster. Ist so eine Mischung aus, naja, es gab irgendwie vor Jahren, war das so in so Loop-Schals, aus so einer Mischung aus zweifarbigem Patent irgendwie. Die sind irgendwie sehr groß irgendwie bei H&M rumgelaufen. Irgendwie gefühlt hatte jeder so einen Schal um. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man das strickt. Und in dieses Combine Harvester scheint genau das zu sein, wie man sowas strickt. Insofern wollte ich das unbedingt ausprobieren. Aber wie gesagt, man sieht leider den zweifarbigen Effekt nicht. Deswegen werde ich es wieder rübbeln. Und es, wenn, dann nochmal mit irgendeiner anderen Kombination stricken. Genau. Und jetzt kommen in meinen Notizen dann doch die fertigen Nähprojekte noch. Ich glaube, ich hatte dir vor Weihnachten schon kurz erzählt, was ich alles genäht habe, irgendwie so, als wir uns überlegt haben, wann wir uns denn treffen. Es war eine ganze Menge, das erinnere ich. Genau, ich habe 4 Kuchentragetaschen genäht. Das ist was ich irgendwie auf Pinterest gefunden habe, vor allem aus dem französischsprachigen Raum. Da nannte es sich Sac à Tarte, was irgendwie ein schlüssigerer Name ist, also Tasche für Kuchen. Auf Deutsch klingt es irgendwie, finde ich, ein bisschen merkwürdig. Tortensack klingt aber auch irgendwie komisch. Tortensack klingt auch komisch, das stimmt. Also es ist letztendlich, stellt euch vor, ihr nehmt ein Handtuch und ihr faltet es so, dass die beiden äußeren Teile sich in der Mitte wieder treffen. Und da näht man dann noch Henkel dran, damit man es gut tragen kann. Also es ist ganz cool, wenn man sozusagen so einen runden Kuchen transportieren will, weil man eben sozusagen oben Henkel hat, um ihn anzufassen. Und davon habe ich gleich 4 Stück gemacht, um sie als eins für mich als Prototyp und 3, um sie als Weihnachtsgeschenke zu verschenken. Und dazu hatte ich bei Karstadt tatsächlich Stoff gefunden, der relativ, also schon ein Jeansstoff, aber ganz dünn, so dass es nicht so ein richtig dickes Ding ist, wo man dann auch richtig stabile Nadeln für braucht und einen Leinenstoff dazu und habe die dann halt mal so rum und mal so rum gefaltet, sodass eine Seite innen, eine Seite außen ist und die einen sind halt Außenjeans und die anderen sind Innenjeans. Dazu habe ich noch 2 Stiftehalter gemacht, die man an so ein Notizbuch dran machen kann mit einem Gummiband. Und ja, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig formulieren. Es ist bei uns im Haushalt ein Wollpullover, ein gekaufter Wollpullover, der allerdings auch nicht mehr ganz neu war, versehentlich in der Waschmaschine gelandet, obwohl er für Handwäsche gedacht war. Wie kann das denn passieren? Das ist der Moment, über den ich versprochen habe, Schweigen zu hüllen. Also bei mir im Haushalt passiert das in der Regel den Männern. Ich sage da jetzt nichts zu. auf jeden Fall ist dieser Pullover, es war aber ein Pullover meines Mannes und mein Mann ist ja schon eine zierliche Person. Also er ist jetzt nicht so der Schrank von einem Mann, sondern eher zierlich. Und ich habe ihm diesen Pullover angehalten, als ich ihn aus der Waschmaschine zog und dachte nur... bauchfrei, neue Mode, wie auch immer. Und dann dachte ich, ja, bevor wir das Ding wegwerfen, fiel mir ein, dass ich auch auf Pinterest gesehen habe, wie jemand aus einem gefilzten Pullover einfach Fäustlinge macht. Wo ich so dachte, gute Idee, mein Mann hat eh dauernd kalte Finger, dann kann er seinen Pullover wenigstens weiter nutzen. Wenn er schon, warum auch immer, in der Waschmaschine gelandet ist. Und ja, das habe ich gemacht. Hätte die vielleicht ein bisschen besser feststecken müssen. Die Nähte sind ein bisschen schief geworden. Ich weiß aber gerade auch nicht, wo sie sind, deswegen kann ich sie dir nicht zeigen. Müssen wir gucken, wenn der gleich nach Hause kommt. Vielleicht hat er sie an. Ich glaube nicht. Zum Laufen sind ihm die, glaube ich, zu warm. Okay. Genau, mein Mann ist nämlich zum Laufen unterwegs. Und aber die Idee ist ganz cool, glaube ich. Und das kann man tatsächlich als Zweitverwertung machen, falls einem sowas mal passieren sollte. Und mal gucken, was ich... Man hört ja immer wieder davon, nicht? Es soll ja nicht ein Einzelfall sein, dass sowas vorkommt. Und ja... Insofern ist das eine ganz gute Zweitverwendung und eigentlich hatte ich überlegt, aus dem Rest, der dann noch übrig bleibt, vielleicht auch irgendwie Innenfutter für einen genähten Kaul zu machen. Ich fürchte aber, dass einfach dieser Pullover so winzig ist, dass da nicht viel mehr rauskommt. Ich guck mal. Ich muss mir das mal näher angucken. Also könnte knapp werden. Ich habe auch festgestellt, wenn so ein Pulli dann filzt, also wie gesagt, das soll ja angeblich häufiger mal vorkommen. Bis jetzt habe ich das immer für ein Gerücht gehalten, aber jetzt weiß ich, wie es aussieht. Ja, es passiert. Und dann bleibt da nicht mehr so viel von übrig. Der wird klein, der wird verdammt klein. Naja, das hängt halt davon ab, wie groß das Ursprungsteil war. Und da das schon nicht besonders groß war, und es war mein Mann von Anfang an, dieser Pullover ein wenig zu klein, aber er fand ihn so toll und wollte ihn unbedingt kaufen. Und jetzt ist halt nichts mehr davon übrig. Also wir hätten ihn vielleicht an dem Kleinkind anziehen können, aber es war halt irgendwie so ein typischer Herrenpullover-V-Ausschnitt, der jetzt nicht so unbedingt kleinkindtauglich ist. Insofern, naja. Und schwarz ist jetzt irgendwie auch nicht so eine Kinderfarbe oder Anthrazit. Kommt auf die Eltern an? Kommt auf die Eltern an, aber ich finde, nein. Nicht wirklich. Und schon gar nicht für kleine Mädchen. Also wir hätten in der passenden Größe gerade nur kleine Mädchen in der Verwandtschaft. Und ich finde, das passt nicht. Vor allem nicht, wenn diese Kinder mit vorzugsweise in rosa rumlaufen. Dann kann man sie, glaube ich, nicht in einen anthrazitfarbenen Pullover stecken. Du könntest kindertaugliche Formen ausschneiden oder so, weißt du, wie Scherenschnitt. Ja. Und dann auflegen und mit Bleiche drumherum sprühen. Ja, das geht auch. Das ist noch eine ganz coole Idee, das stimmt. Weil mit Schwarz, da ist ja mit Überfärben so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ja, wahrscheinlich. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall waren das dann meine Nähprojekte und ich habe einen ganzen Sonntag, da den Sonntag vor Weihnachten, quasi hier im Wohnzimmer mit der Nähmaschine rumgerattert und war am Ende ganz stolz, wie produktiv ich doch war. Genau, jetzt bin ich aber, glaube ich, wirklich fertig mit meinen Projekten. Echt jetzt? Wirklich? Ja! Dann steige ich doch nochmal in meine Sachen, die ich akut bearbeite, ein. Nämlich in die Spinnprojekte. Ich habe ja mein Zweitspinnrad jetzt hier in Hamburg stehen und habe dann auch sofort das Bedürfnis gehabt, nachdem ich jetzt länger hier bin, was anzuspinnen. Also ich muss sagen, ich bin im Moment sowieso eher im Spinnen als im Strickfieber. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich so richtig nicht weiß, was ich stricken soll, dass ich dann irgendwie so default-mäßig auf das Spinnen zurückfalle. Ja, stimmt, das ist noch nicht so projektorientiert. Nee, überhaupt nicht. Also Susi ist ja hier angesponnen und fertig geworden. Und dann habe ich noch Rohwolle vom Jura-Schaf. Also die habe ich von jemandem über Ravelry vor einer ganzen Weile schon mal gekauft. Das ist auch nicht viel gewesen. Ich glaube, so 180 Gramm waren es, war auch schon mal gewaschen. Also noch immer ein bisschen Wollfett drin, aber insgesamt nicht so dreckig. Sagen wir mal so, in dein Wohnzimmer würde ich es jetzt nicht mitnehmen wollen zum Bürsten. Und das ist sehr lieb von dir. Und wir haben noch nicht mal Teppichboden, also insofern. Nein, aber die Locken sind ganz gut erhalten und ich ziehe die dann immer so einzeln raus und mit der Flickkarte öffne ich so ein bisschen die Spitzen und an der Schnittfläche, da ist ein bisschen Nachschnitt noch drin, bürste ich das dann auch auf und spinne das dann so aus der Locke raus. Das spinnt sich ganz gut, aber ich habe dann ein Tuch halt auf dem Schoß und da fällt schon noch eine ganze Menge Dreck raus. Aber geht schon. Da bin ich also gerade dabei. Das ist auch so ein dunkler Braunton. Die Spitzen sind schön ausgeblichen, die sind so beige. Mhm. Und an der Schnittfläche aus irgendeinem Grund ist das scharf grau. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich kämme dann immer mehrere Locken. War es ein älteres Schaf? Ich habe keine Ahnung. Ja, Tiere kriegen doch auch irgendwie graue Haare. Ja, aber eigentlich, also bei Menschen jedenfalls ist es ja so, dass ein Haar dann grau wird. Also es fällt aus und es wächst dann grau nach. Wie auch immer. Keine Fragen stellen. Ich nehme dann halt immer mehrere Locken und kämme die nacheinander. Dann ist mir das so aufgefallen, weil ich die dann natürlich alle gleich ausgerichtet wieder hinlege, dass das an der Schnittfläche irgendwie grauer wirkt als auf der anderen Seite. Also das ist das eine, was ich im Moment angesponnen habe. Und dann habe ich noch, weil ich das eben auch nicht mitnehmen wollte. Und ich war vorgestern bei der Faserkiste in Lüneburg bei Sabine. Und da wollte ich das halt auch nicht im Wohnzimmer dann ausbreiten. Also habe ich, ich habe ja jetzt nicht so einen großen Rohwoll- oder Faserstash hier in Hamburg, aber ich hatte vor Weihnachten bei einem Leestash von jemandem über Ravelry ein Bett und einen Kammzug erstanden und den Kammzug habe ich dann mitgenommen. Das ist eine Mischung aus, ich mache das jetzt freischnauze aus dem Kopf, Swaledale und Blue-Faced Leicester. 60% zusammen, 20% Alpaka und 20% Bambus. Und das ist in einem Regenbogen gefärbt, allerdings ohne den Gelbanteil, Gelb-Orange-Anteil, und etwas gedämpfter von den Farben her. Mhm. Und den habe ich halt angesponnen. Da ich mich sehr stark ermahne, nicht so dünn zu spinnen wie sonst, bin ich auch schon relativ weit gekommen. Ja, es erfordert wirklich Konzentration. Meine Wohlfühlstärke ist relativ dünn. Dann kann man natürlich 3 Fäden zusammen verzwirnen und dann nochmal 3 Fäden zusammen verzwirnen. Ja, geht auch. Aber man kann auch gleich versuchen, dicker zu spinnen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, man muss ja immer was Neues lernen. Mhm. Und Komfortzone verlassen und so. Ja, aber dann muss ich wirklich beim Spinnen aufpassen, ne? Ansonsten läuft das so ins Rad rein. Aber das mache ich auch im kurzen Auszug, was eigentlich auch nicht so meine bevorzugte Spinnart ist. Aber weil das Alpaka und das Bambus dann so schön glänzt, so die Idee. Das ist wirklich, nein, anstrengend ist übertrieben. Das ist natürlich immer noch Spaß und Hobby. Aber ich muss mich dann konzentrieren. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht schädlich, sich zu konzentrieren. Also in den meisten Fällen ist es nicht schädlich, sich zu konzentrieren. Ja, aber das ist es dann auch von meinen Works in Progress. Also ich bin mit allen meinen Projekten durch. Super. Dann ist ja schon fast nicht mehr so viel übrig, weil so viel habe ich dann tatsächlich seit Anfang Dezember nicht erlebt, außer Arbeiten und viel Weihnachtsvorbereitungskrams und so. Dann hatte ich 2 super tolle Chorkonzerte, die ich mitsingen durfte und konnte, also da war ich noch fit, in Lübeck und in Hamburg. Hier in Hamburg war es auf Kampnagel, was ja tatsächlich so als Location ganz cool ist. Ein bisschen Industriecharme. Und was soll ich sagen, die Halle hat getobt, aber weite Teile des Publikums waren natürlich auch Angehörige des Chors. Aber es ist trotzdem toll und irgendwie, also du stehst da auf so einer Riesenbühne und bist professionell ausgeleuchtet und mit Mikrofonen und allem. Also der Chor, in dem ich da singe, ist tatsächlich auch insoweit professionell, dass der Chor selber die ganzen Mikrofone besitzt und hat also so viele Mikrofone, dass die Leute zum Teil alleine und zum Teil in Dreiergruppen jeweils vor einem Mikrofon stehen und die werden auch noch so ausgepegelt, dass halt die Stimmen in sich gut sind, sodass nicht einzelne Personen hervorstechen und dass dann die verschiedenen Stimmen auch nochmal miteinander ausgepegelt werden, sodass insgesamt, also das Chor, der Chorsound so ist, dass man nicht als Publikum den Eindruck hat, man hört irgendwie 3 Leute und die anderen überhaupt nicht oder so. Das ist aber auch für euch viel Vorbereitung, oder? Ihr müsst ja, dann schon so an den Mikros stehen, wie es dann beim Konzert ist, damit... Ja, das wird im Vorfeld sozusagen während des Soundchecks wird es von den Chorleitern so ausgepegelt und die haben uns alle irgendwann mal einzeln gehört und entscheiden demnach, wer alleine am Mikrofon stehen kann, soll, darf, muss und wer eher in Gruppen steht und die Gruppen entscheiden sich dann so ein bisschen nach Körpergröße, damit es irgendwie auch schlau zusammen ist, dass man nicht jetzt mit jemandem steht, der nur halb so groß ist wie man selbst, dass man irgendwie gut gemeinsam in ein Mikrofon singen kann. Und es war schon echt cool. Und dann haben wir halt auch die Kleiderordnung ist halt entsprechend auch eher schwarz mit Glitzer und möglichst schick und langes schwarzes Kleid. Und jede Menge. Ich habe dich noch nie im langen schwarzen Kleid gesehen. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Okay. Und Glitzerschmuck und was nicht alles. Es gibt ein Foto davon, aber da habe ich noch die falschen Schuhe an und natürlich schwarze Perms und was nicht alles. Also es ist wirklich, so hat man mich selten oder so sieht man mich sehr selten. Ja. Für das Konzert in Lübeck hatten wir auch noch relativ viel Zeit, weil einige im Stau steckten und wir haben eine Friseurin im Chor und die meinte, ach, ich habe Zeit, ich frisiere euch alle mal. Und die nahm dann so einen Nockenstab und hat mir tatsächlich noch eine Frisur verpasst. Wow. Also ich hatte noch nie einen Nockenstab an meinem Kopf, weil ich habe ja eigentlich Naturkrause und Ich kann mir vorstellen, dass es mit Lockenstab, dass dann wirklich die Locken mehr definiert sind. Sie hat im Prinzip die Locken eher rausgemacht dadurch und hat so ein bisschen ruhiger gemacht. Das kann ich dir auch im Foto gleich zeigen. Das wird allerdings nicht veröffentlicht. Das kann ich gleich schon mal sagen. Das kriegt ihr leider nicht zu sehen. Das Foto an sich ist nämlich sonst nicht so tauglich. Und das war ganz spannend. Und in Hamburg, das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich, im Januar werden wir noch ein Konzert in Kiel singen in 2 Wochen. Bis dahin muss ich also wieder diese Erkältung vollends los sein. Und Tini und ihr Mann werden zuhören kommen. Ich hoffe, die freuen sich noch immer. Und das werden wir mal sehen. Und Ja, ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass ich über die Feiertage total erkältet war. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Und somit ist es nicht so spannend, viel zu erzählen aus meiner Welt. Ja, ich habe noch den faserverzückten Jahresrückblick von Distel angefangen, aber wir hatten uns ja geeinigt, dass wir das jetzt hier nicht im Podcast machen, einfach, also zumindest nicht in aller Ausführlichkeit und beide, weil es sonst einfach nochmal eine Stunde dauern würde wahrscheinlich. Insofern habe ich schon mal angefangen, das für meinen Blog so vorzubereiten und ich schätze, bis ich den Podcast hochlade, werde ich dann auch den Blog fertig geschrieben haben. Und oder soweit fertig haben, dass da auch die nötigen Links und sowas alles drinstecken. Und ja, dann könnt ihr das nachlesen, das verlinke ich dann in den Shownotes. Aber du hast deinen Jahresrückblick in einer anderen Form mitgebracht und ich bin völlig geflasht davon. Ja, ich habe mein Crafting-Jahr sozusagen illustriert. Also ich habe dieses Jahr auch das erste Mal einen faserverzückten Jahresrückblick gemacht. Also ich fand die letzten Jahre das immer schon schön, das zu lesen und zu sehen bei anderen. Und da ich eigentlich so ganz zufrieden war mit meinem Crafting-Jahr, hat es mich überkommen und ich habe dann einfach angefangen zu zeichnen und ja, das hat sich alles so von selbst ergeben. Also das Foto davon würden wir wahrscheinlich sonst auch in den Blogpost vielleicht mit reinstellen. Ja. Dann kann man beim Hören nochmal drauf gucken, aber so ein bisschen als Erläuterung, ich habe hier parallel nochmal die Fragen von Distel vor mir. Sie fragte nach den Highlights. Also was für mich dieses Jahr das Highlight war, ist, dass ich endlich für jemanden stricken kann, der Gestricktes liebt. Und zwar nicht nur mich. Das Ergebnis war, dass ich, also es gibt speziell eine Person, die sich halt sehr über Stricksachen freut, aber auch so habe ich festgestellt, dass ich dieses Jahr vor allen Dingen Geschenke gestrickt habe. Ja, also da war die Mütze, die jetzt gerade fertig geworden ist, die Häkelgiraffe, dann diese kleine Jacke für das Baby einer ehemaligen Kollegin, eine Strickjacke für meine Schwester und ich habe festgestellt für mich, also und die Weihnachtskugeln natürlich, fast vergessen, und es war für mich the year of the sock, also ich habe tatsächlich 6 Paar Socken gestrickt. Wow. Für einen anerkannten Sockenhasser finde ich das schon nicht schlecht. Ja. Ja, es waren allerdings nur 2 Paar für mich, die anderen 4 Paar habe ich verschenkt. Genau, aber dafür, dass du sonst eigentlich nie Socken gestrickt hast, hast du jetzt mal für die letzten Jahre nachgeholt. Sozusagen. Ja, es hat auch Spaß gemacht, ich würde auch mehr Socken stricken, aber ich habe, also man kann ja auch nur so und so viele Paar Socken tragen, nicht? Ich habe ja nur das 2 stimmt. Füße. Das stimmt, deswegen ist es noch ein Grund, nicht so viele Socken zu stricken bei mir, ja. Ja, das ist meistens ist es mir zu, also nur langweilig geradeaus ist mir zu langweilig. Und mit Muster braucht man dann ja immer irgendwie auch passende Wolle, damit man das Muster überhaupt sieht. Und, ja. Ja. Dann hat sie gefragt, was wir Neues gelernt oder gemacht haben. Und da ist doch ganz schön viel aufgelaufen, habe ich festgestellt. Ich habe das erste Mal so Sitzfältchen gefilzt dieses Jahr. Mhm. Wie ich im Nachhinein festgestellt habe, immer noch nicht richtig, aber das macht ja nichts. Dann habe ich also für nächstes Jahr noch was ich weiterlernen kann. Dann habe ich mir ja meinen Webrahmen endlich zugelegt. Stimmt. Das heißt, ich habe jetzt auch angefangen zu Die blühen. Zeichnung von dem Webrahmen ist total süß, finde ich. Der sieht wirklich so aus. Ja, ich finde, der hat so diese grünen Zahnräder, an denen man drehen kann. Wie groß ist der ungefähr? Der hat eine Webbreite von 60 cm. Mhm. Ich glaube, er ist 72 cm breit insgesamt. Das weiß ich so genau, weil er ja in meinen Koffer passen musste. Stimmt, da war was. Ja. Und ich habe auf dem Treffen der Handspinnengilde im Oktober Oki gelernt. Da haben das hast du erzählt. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Frivolitäten, genau. Das war also noch besser. Wie bitte? Den Namen finde ich eigentlich noch mit am besten daran. Ja, das war mir so vorher auch nicht bewusst. Dann gab es auch einen Reinfall. Ach, siehst du, von dem habe ich gar nichts erzählt. Das ist eigentlich auch ein fertiges Projekt. Ich hatte ja den Kaschmir... Man verdrängt doch die unangenehmen Dinge meistens. Ja, den Kaschmir-Pulli, den ich nachstricken wollte. Mhm. Oh ja, ich erinnere mich, wir haben da lange drüber geredet. Und ja, viel. Lange. Ich war ja so ganz zufrieden damit und dann wollte ich den schon mal waschen, damit ich dann die Ärmel runterstricken kann. Und dann war er ja überhaupt nicht, wie die Maschenprobe, hat er sich überhaupt nicht verändert. Und dann habe ich ihn ja in die Waschmaschine getan, nicht beim Wollwaschgang, sondern beim normalen Waschgang, weil er hat ja nicht gefilzt vorher. Und dann hat er gefilzt. Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich stricke auch keine Ärmel mehr dran, weil das ist einfach Blödsinn. Ich würde nie zufrieden sein mit dem Ding. Und warum soll ich da jetzt noch die Zeit investieren? Ich habe es jetzt umbenannt, es ist ein Leibchen. Und du ziehst es an, wenn dir besonders kalt ist. Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel, wir werden im Januar ein Wochenende Skifahren. Mhm. Und dafür ist es halt perfekt, weil es auch relativ hoch geschlossen ist. Das war mir wichtig. Also es hat nur einen ganz halsnahen Rundhalsausschnitt sozusagen. Und dafür ist es perfekt. Es ist halt warm und kuschelig, ne? Das ist Kaschmir. Ja. Was will man mehr? Mal vielleicht ein Kaschmir-Pulli irgendwann. Ärmel wären besser gewesen, aber nun gut. Ja. Ja, aber ich würde das nicht mit Freude machen. Nee, das bringt es jetzt ja auch nicht, weil... Ich hatte erst überlegt, das wegzuwerfen, aber nee. Du könntest Handschuhe draus machen? Ja. Kannst auch erstmal als Leibchen tragen. Das geht auch. Was ich auch gesehen habe, was ich auch eine ganz coole Idee fand, war, aus so gefilzten Sachen das so auszuschneiden, dass man sich hinterher Hausschuhe draus macht. Also sie dann irgendwie zu so Pantoffel irgendwas umzunähen, noch eine Sohle drunter zu kleben oder so. Aber dafür habe ich ja dicke Socken gestrickt. Ja, siehst du, also das ist nicht nötig, aber es wäre halt auch eine Option. Ja, ich hatte auch mal bei Pinterest gesehen. Aber Kaschmir-Pantoffeln sind auch schon sehr dekadent. Ja, ne, von nix kommt nix. Ich hatte bei Pinterest auch mal irgendwann gesehen, wie jemand aus einem gefilzten Pulli einen Kaul gemacht hat. Also sozusagen so wie man T-Shirt-Jahren selber macht, also das dann so aufschneidet. So kann man halt auch einen Kaul draus machen, der dann einfach so rumgewickelt wird. Ja, aber für den Moment ist es ein Leibchen. Vielleicht bekommt es noch ein zweites oder drittes Leben. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ja, und Lieblingsteile, danach hatte Diesel auch noch gefragt, Lieblingsteil ist für mich immer das, was ich gerade fertig habe. Also im Moment das Kleid, davor waren es die Socken, also gerade die aus dem Handgesponnenen zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Dann Stash. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden, sag ich mal vorsichtig. Ich bin sehr glücklich, dass ich knapp 700 Gramm handgesponnenes als Stash-Zugang verzeichnen kann. Also auch wenn Stash-Zugang ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Aber über die handgesponnenen freue ich mich wirklich. Ich habe festgestellt, dass ich mehr spinne als die letzten Jahre. Es ist ja in dem Sinne fast kein Zugang, weil du hast es ja nur von einem Zustand in den anderen überführt. Das war ja vorher schon da. Ja, aber in dem Zustand als Faser ist es sozusagen Limbo. Also das existiert nicht. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist schon irgendwie in deinen Vorräten da. Also es hat ja nur quasi von der einen in die andere Kiste gewechselt. Ja, aber es ist nicht sichtbar. Aber damit wird es erfasst. Das stimmt natürlich. Das ist halt der Unterschied. Und ich habe auch knapp 400 Gramm tatsächlich verstrickt handgesponnenes. An industrieller Wolle sind es doch knapp 2 Kilo gewesen, die ich zugenommen habe. Die du zugenommen hast. Ja, also mein Stash. Du hast 2 Kilo zugenommen, interessant. Und 1700 Gramm, die ich an Abgängen verzeichnen kann. Wobei Abgang für mich immer nur das ist, was wirklich auch komplett als Projekt verstrickt ist. Also nur weil ich es angeschlagen habe, ist es nicht aus dem Stash, weil manchmal ribbelt man es ja auch noch. Ja. Das heißt, summa summarum, zwar 600 Gramm im Plus, 300 Gramm handgesponnen, 300 Gramm Industrie, also fertige Wolle, die ich gekauft habe. Aber ich habe eigentlich alle Wolle, die ich gekauft habe, projektbezogen gekauft. Von daher im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Dann Vorlieben und Neuentdeckungen. Ich habe festgestellt, so rückblickend, dass ich dieses Jahr mehr Rohwolle verarbeitet habe und dass mir das auch wirklich Spaß macht. Also ich habe auch noch mehr Rohwolle gekauft. Da sind wir wieder beim unsichtbaren Teil des Stashes. Taucht halt noch nicht auf. Ich war ja zum Beispiel auf dem Wollfest in der Bretagne, da geht's auch gleich in die Events rein, das war so für mich das Highlight eigentlich. In einem Freilichtmuseum haben wir auch in irgendeiner Folge uns drüber unterhalten. Da habe ich auch ein ganzes Vlies tatsächlich mitgenommen, das ist so mein Highlight, sowohl was Stash oder Wolle, Rohwolle angeht und auch was das Event angeht, weil es auch so entspannt und ruhig war. Ja, aber wenn ich so gucke, was ich im Moment verspinne, da hätten wir Susi, da hätten wir das Texel, das ich Anfang des Jahres gesponnen habe, die Jura, die gerade auf dem Spinnrad ist, das besagte Vlies, das in Toulouse sich gerade in der Verarbeitung befindet, also was ich vorsortiere und kardiere. Ja, und insgesamt habe ich auch, wenn ich Wolle kaufe, inzwischen achte ich sehr stark drauf, dass es wirklich reine Naturprodukte sind, also bis auf Sockenwolle natürlich, ne? Da hilft der Plastikanteil einfach. Aber ja, ansonsten gehe ich wirklich mehr und mehr dazu über, nur entweder reine Wolle zu kaufen oder mit Seidenanteilen oder Mohair ist jetzt auch eine Ziege und kein Schaf, aber wirklich in die Richtung. Aber so Tierwolle halt, irgendwelche Tierbehaarung. Ja, also mit Baumwolle bin ich nicht so Freund. Nee, das war ich aber irgendwie auch nie so wirklich. Ja. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich so ungern Wollmeise verstricke, weil ich immer finde, es fühlt sich an wie Baumwolle. Und dafür finde ich sie dann zu teuer. Ja, ich muss aber sagen, sie ist trotzdem warm wie Wolle. Ja, das mag sein, aber ich mag das Strickgefühl nicht. Also ich finde, die Lace und die DK fühlen sich gut an, aber diese normale Wollmeise-Wolle ist echt was, wo ich denke, also da macht mir das Stricken keinen Spaß. Und das habe ich mit einem Knäuel gemacht und dann gedacht so, nö, den Hype brauche ich nicht. Und habe jetzt auf dem Wollfest habe ich mir 2 Stränge DK gekauft. Aber auch nur, weil ich die DK echt angenehm zu verstricken finde. Und an der Standardwolle bin ich schlicht vorbei. Also dieses, weiß ich nicht, das ist nicht mein Hype. Ich finde die Farben toll, aber es ist nicht meins. Es macht mir keinen Spaß. Ja, die Twin mag ich auch nicht, aber mein Clapoutis zum Beispiel aus der 100% Merino, den trage ich unheimlich gerne. Okay. Durch diese sehr, sehr enge Verzwirnung, finde ich, fällt, also ja, das macht halt dieses Baumwollgefühl, aber das fällt halt richtig schön. Ja, ja, ich finde auch, das sieht immer toll aus, aber mir macht das Stricken damit einfach keinen Spaß, wegen des Gefühls, ich habe hier so Baumwolle in den Fingern. Ja. Und das mag ich dann irgendwie nicht. Also das fertige Ergebnis dann auch schon wieder, weil sie echt toll fallen, aber so zum Stricken mag ich sie nicht. Ja, und die Farben sind wirklich toll. Ja. Ja, ausgemistet habe ich so gut wie gar nicht. Ich habe mit Fritzi über Ravelry ein Buch getauscht gegen Sockenwollreste. Aber das waren, ich weiß nicht, um die 100 Gramm, das war jetzt nicht so viel. Aber deswegen bin ich umso begeisterter, dass ich doch so viel verstrickt habe. Weil die letzten Jahre habe ich meinen Stash stabil oder versuche ein bisschen was abzunehmen, eigentlich nur erreicht, weil ich Sachen verschenkt oder vertauscht habe. Von daher, das passt dieses Jahr besser. Ja, ich kann schon sagen, dass ich diese Frage nicht gut beantworten kann, weil ich nicht weiß, wie mein Anfangsbestand war. Ah. Den habe ich mir nicht gemerkt. Also ich kann nur den aktuellen Stand, den muss ich aber auch noch mir ziehen, kann ich zwar festhalten, aber ich weiß nicht, wie der Anfangsbestand war. Insofern es ist eine Frage, die ich nur schlecht beantworten kann. Ja, da bin ich ein Nerd. Ich messe das ja aufs Gramm genau. Ja, es ist schon in meinem Stash, aber ich habe es einfach nicht festgehalten. Also ich habe halt den Zustand nicht konserviert sozusagen. Ich habe eine separate Excel-Liste. Ja, ich weiß, dass das problemlos geht, aber irgendwie fand ich das Bedürfnis nicht so groß, dass ich, also selbst wenn ich eine Excel-Liste hätte, würde die ja auch immer erstmal nur einen Zustand wiedergeben, außer ich würde jeden Monat oder jedes Jahr den Zustand irgendwie wegspeichern und sagen, das war der Stand am so und so vielten, weil sonst kann ich das ja auch nicht nachvollziehen. Nee, in meiner siehst du jahresweise, wie viel Zu- und Abgänge sind. Ach so, nein, so kompliziert mache ich das nicht. Und dann könnte ich natürlich den Gesamtkilometerstand, den ich gar nicht wissen möchte, bei Ravelry einfach rausziehen. Das stimmt. Ja. Und dann noch ein Wort zu den Events. Also das Wollfest in der Bretagne habe ich schon erwähnt. Ich war auf Wesson, also der Insel, wo die kleinsten Schafe aus Europa herkommen. Ich war in einer Spinnerei in Nyon, das ist ja so in den Pyrenäen, würde ich sagen. Hab da auch wunderschöne regionale Wolle gekauft, die ich noch färben möchte. Ich war auf dem Treffen der Handspinngilde das erste Mal und habe ganz viele Leute getroffen, die ich sonst nur aus dem Forum kenne. Moni leider nicht, weil Moni kurzfristig nicht konnte. Das ist schade, die hätte ich gerne mal kennengelernt. Eine sehr nette Person. Ja, den Eindruck hatte ich bisher auch. Und ich war zweimal auf dem Spinntreffen dort, also im Frühjahr und im Herbst, wie immer. Ja, das klingt doch nach einem ergiebigen Jahr. Ja, sieht auch so aus, ne? Ja, wie gesagt, ich finde diese Zeichnungen total toll und bin völlig geflasht. Und ja, das hat mich inspiriert, meinen sonstigen Jahresrückblick, das versuche ich einmal im Jahr zu machen, also dass ich wirklich dann auch zum Jahresende aufschreibe, was ist dieses Jahr so alles passiert, weil unser Freundeskreis tatsächlich auch relativ gut durchs Land verteilt ist, sodass man nicht alle immer sieht. Und da schreibe ich eigentlich schon jedes Jahr so einen Jahresrückblick und sage so, hier, selbst wenn wir uns nicht gesehen haben oder nur wenig, dass es bei uns so passiert. Und das habe ich diese Woche dann auch gemacht. Wozu hatte ich? Ich hatte ja Zeit, ich saß ja krank zu Hause. Und ja, habe daraufhin aber, nachdem du mir von deinem Gemalten erzählt hast, da schon angefangen, so erste Skizzen zu machen, dass ich da noch ein paar Sachen auch noch vielleicht gemalt ergänzen oder gesketchnoted ergänzen werde, weil so richtig hübsch gemalt wird es sicherlich nicht sein, aber mit so ein paar kleinen Sketches wird das schon passen. Ich habe auch wirklich freischnauze losgezeichnet. Also ich hab mir einmal vorher überlegt, was möchte ich alles sagen und wie kann ich das anordnen und dann einfach drauf los. Ja, das ist doch gut. Noch ein bisschen Farbe hinterher. Also ich habe jetzt nur meine Filzstifte dabei. Deswegen bin ich so ein bisschen eingeschränkt in den Farben. Ich habe keinen lila Filzstift. Ich guck gleich mal, ob ich dir einen mitgeben kann. Ich glaube, das lässt sich auftreiben in diesem Haushalt. Mindestens einer. Also da schauen wir gleich mal, was ich so hergeben kann. Ja, das ist wirklich... Naja, ist vielleicht auch nicht so wichtig. So. Genau, wie auch immer. Aber es passt ja gut. Dadurch, wir haben heute Silvester. Also heute ist der 31.12. Das ist wirklich der richtige Moment für einen Jahresrückblick. Und ja, bis wir das Ganze veröffentlichen, wird es vermutlich Neujahr werden. Weil ich heute noch mit meinem Mann ins Theater gehen werde. Und ja, danach... werde ich dann sicherlich auch nicht mit dem Podcast rumdaddeln, sondern vielleicht noch irgendwie den Silvesterabend genießen. Und insofern, glaube ich, werde ich das eher morgen machen, dass ich dann alles live stelle oder online stelle. Jawohl. Und dann? Ich habe bei meinem Jahresrückblick übrigens geschummelt. Ich habe gestern ja noch einen Strang Wolle gekauft, aber da war mein Jahresrückblick schon fertig. Das macht nichts. Der macht es jetzt auch nicht voll schlimm. Nee. Ich denke auch. Genau. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir das Jahr zu einem guten Ende gebracht. Ja. Sehr schön. Ihr findet uns auf Ravelry als Julia401 und Käthe. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe haben wir den Thread zu den Wollgesprächen natürlich. Und ansonsten findet ihr die Shownotes auf wollgespräche.wordpress.com. Und ja, das reicht, glaube ich, an Hinweisen für dieses Mal. Ja. Würde ich sagen. Und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch und wenn ihr das hört. In Frankreich wünscht man übrigens keinen guten Rutsch. Das stimmt. Und außerdem, wenn wir das hier veröffentlichen, ist der Rutsch schon vorbei. Dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und alles Gute. Das kann ich auch aus Frankreich, also jetzt natürlich aus Hamburg, aber das kann ich auch als Halbfranzösin sozusagen sagen. Ein frohes neues Jahr. Genau, und immer genug Strickzeit und Wolle und so, damit euch das nie ausgeht. Jetzt würde uns hier die Wolle ausgehen. Ja, genau, aber die Strickzeit vielleicht. Das ist wichtig. Genau, also insofern macht es gut, habt ein tolles Jahr und wir hören uns nächstes Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss.